Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Denn es steht zu Schutz und Schutze, brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Meeren, von der Esch bis an den Frauen, deutsche Treue, Deutschland.